Untersuchungen des amerikanischen Krebsforschers Hardin B. Jones haben ergeben, dass die Lebenserwartung unbehandelter Krebspatienten größer zu sein scheint als die behandelter Patienten. Die Krebskrankheit ist Ausdruck unserer Zeit und unseres kollektiven Weltbildes. Wir erleben in uns als Krebs nur das, was wir selbst ebenfalls leben. Unser Zeitalter ist gekennzeichnet durch die rücksichtslose Expansion und Verwirklichung der eigenen Interessen. Im politischen, wirtschaftlichen, religiösen und privaten Leben versuchen die Menschen, ihre eigenen Ziele und Interessen ohne Rücksicht auf morphologische Grenzen auszubreiten, versuchen, überall Stützpunkte ihrer Interessen zu gründen, wie Metastasen, und nur ihre eigenen Vorstellungen und Ziele gelten zu lassen, wobei man alle anderen in den Dienst des eigenen Vorteils stellt, das Schmarotzerprinzip. Wir alle argumentieren wie die Krebszelle. Unser Wachstum gedeiht so schnell, dass auch wir mit der Versorgung kaum noch nachkommen. Unsere Kommunikationssysteme sind weltweit ausgebaut, doch die Kommunikation mit unserem Nachbarn oder Partner will uns immer noch nicht gelingen. Der Mensch hat Freizeit, ohne etwas damit anfangen zu können. Wir produzieren und vernichten Nahrungsmittel, um damit Preise zu manipulieren. Wir können bequem die ganze Welt bereisen, aber kennen uns selbst nicht. Die Philosophie unserer Zeit kennt kein anderes Ziel als Wachstum und Fortschritt. Man arbeitet, experimentiert, forscht. Warum? Um des Fortschritts willen. Welches Ziel hat der Fortschritt? Noch mehr Fortschritt. Die Menschheit ist auf einem Trip ohne Ziel. Sie muss sich deshalb immer neue Ziele setzen, um nicht zu verzweifeln. Die Blindheit und Kurzsichtigkeit der Menschen unserer Zeit steht der Krebszelle um nichts nach. Um die wirtschaftliche Expansion voranzutreiben, benutzte man jahrzehntelang die Umwelt als Nährboden und Wirt, um heute mit Erstaunen festzustellen, dass der Tod des Wirts auch den eigenen Tod beinhaltet. Die Menschen betrachten die ganze Welt als ihren Nährboden. Pflanzen, Tiere, Rohstoffe. Alles ist einzig und allein dafür da, dass wir uns grenzenlos über die Erde ausbreiten können. Woher nehmen Menschen, die sich so verhalten, den Mut und die Unverfrorenheit, sich über den Krebs zu beschweren? Er ist doch lediglich unser Spiegel. Er zeigt uns unser Verhalten, unsere Argumente und auch das Ende dieses Weges. Der Krebs braucht nicht besiegt zu werden. Er muss nur verstanden werden, damit auch wir uns verstehen lernen. Dass die Menschen doch immer ihre Spiegel zertrümmern wollen, wenn ihnen ihr Gesicht nicht gefällt. Die Menschen haben Krebs, weil sie Krebs sind. Der Krebs ist unsere große Chance, in ihm unsere eigenen Denkfehler und Irrtümer zu entdecken. Machen wir deshalb den Versuch, die Schwachpunkte jenes Konzeptes zu entdecken, das der Krebs und wir als Weltbild verwenden. Der Krebs scheitert letztlich an der Polarisierung Ich oder die Gemeinschaft. Er sieht nur dieses Entweder-Oder und entscheidet sich deshalb für das eigene, vom Umfeld unabhängige Überleben und merkt zu spät, dass er weiterhin vom Umfeld abhängig ist. Ihm fehlt das Bewusstsein für eine größere, umfassende Einheit. Er sieht Einheit nur in seiner eigenen Abgrenzung. Dieses Missverständnis der Einheit teilen die Menschen mit dem Krebs. Auch der Mensch grenzt sich in seinem Bewusstsein ab, wodurch erst die Spaltung zwischen Ich und Du entsteht. Man denkt in Einheiten, ohne die Sinnlosigkeit eines solchen Begriffs zu erkennen. Einheit ist die Summe allen Seins und kennt nichts außer sich. Zerlegt man die Einheit, entsteht Vielheit, doch diese Vielheit bleibt letztlich Bestandteil der Einheit. Je mehr sich ein Ego abgrenzt, umso mehr verliert es das Gespür für das Ganze, von dem es immer nur ein Teil ist. Es entsteht im Ego die Illusion, etwas allein machen zu können. Doch allein heißt wörtlich All-Eins und meint Eins-Sein mit allem und gerade nicht höchste Abtrennung vom Übrigen. Es gibt in Wirklichkeit kein echtes Gesondertsein vom Rest des Universums. Lediglich unser Ich kann es sich einbilden. In dem Maße, wie das Ich sich abkapselt, verliert der Mensch die Religio, die Rückverbindung zu seinem Urgrund des Seins. Das Ego versucht nun, seine Bedürfnisse zu befriedigen und diktiert uns den Weg. Dem Ich ist dabei alles lieb und recht, was der weiteren Abgrenzung dient, was der Unterscheidung dient, denn durch jede Betonung der Grenze spürt es sich deutlicher. Angst hat das Ego nur vor dem All-Eins-Werden, denn dies würde seinen Tod voraussetzen. Mit viel Aufwand, Intelligenz und guten Argumenten verteidigt das Ego seine Existenz und stellt die heiligsten Theorien und edelsten Absichten in seinen Dienst. Hauptsache, es überlebt. So entstehen auch die Ziele, die keine sind. Fortschritt als Ziel ist absurd, da er keinen Endpunkt hat. Ein echtes Ziel kann immer nur in einer Verwandlung des bisherigen Zustandes bestehen, aber nicht in der bloßen Fortsetzung dessen, was sowieso schon da ist. Wir Menschen sind in der Polarität. Was sollen wir mit einem Ziel anfangen, das nur polar ist? Heißt jedoch das Ziel Einheit, dann bedeutet dies eine total andere Qualität des Seins, als wir es in der Polarität erleben. Einem Menschen, der im Gefängnis sitzt, ein anderes Gefängnis in Aussicht zu stellen, ist reizlos, auch wenn es ein wenig mehr Komfort besitzen sollte. Ihm aber Freiheit zu geben, ist ein qualitativ wesentlicher Schritt. Doch das Ziel, das Einheit heißt, kann nur erreicht werden, wenn man das Ich opfert. Denn solange es ein Ich gibt, gibt es ein Du, und so lange sind wir in der Polarität. Der Wiedergeburt im Geiste geht immer ein Tod voraus. Und dieser Tod betrifft das Ich. Der islamische Mystiker Rumi fasst dieses Thema in der folgenden kleinen Geschichte grandios zusammen. Ein Mann kam zur Tür der Geliebten und klopfte. Eine Stimme fragte, wer ist da? Ich bin es, antwortete er. Da sagte die Stimme, hier ist nicht genug Platz für mich und dich. Und die Tür blieb geschlossen. Nach einem Jahr der Einsamkeit und Entbehrung kam der Mann wieder und klopfte. Von drinnen fragte eine Stimme, wer ist da? Du bist es, sagte der Mann, und die Tür wurde ihm geöffnet. Solange unser Ich nach dem ewigen Leben strebt, werden wir immer genauso scheitern wie die Krebszelle. Die Krebszelle unterscheidet sich von der Körperzelle durch die Überbewertung ihres Ego. In der Zelle entspricht der Zellkern dem Gehirn der Zelle. Bei der Krebszelle gewinnt der Kern ständig an Bedeutung und nimmt daher auch an Größe zu. Krebs wird auch anhand der morphologischen Veränderung des Zellkerns diagnostiziert. Diese Veränderung des Kerns entspricht der Überbetonung des egozentrischen Kopfdenkens, von dem auch unsere Zeit geprägt ist. Die Krebszelle sucht ihr ewiges Leben in der materiellen Fortpflanzung und Expansion. Sowohl der Krebs als auch der Mensch begreifen noch nicht, dass sie innerhalb der Materie etwas suchen, was dort nicht zu finden ist, nämlich Leben. Man verwechselt Inhalt und Form und versucht, durch Vermehrung der Form den ersehnten Inhalt zu bekommen. Aber schon Jesus lehrte, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Alle Einweihungsschulen lehren deshalb seit Urzeiten den umgekehrten Weg. Den Formaspekt einmal zu opfern, um den Inhalt zu bekommen. Oder, in anderen Worten, das Ich muss sterben, damit wir im Selbst wiedergeboren werden können. Wohlgemerkt, das Selbst ist nicht mein Selbst, sondern das Selbst. Es ist der Mittelpunkt, der überall ist. Das Selbst besitzt kein Sondersein, da es alles Seiende umschließt. Hier endlich fällt die Frage weg, ich oder die anderen. Das Selbst kennt keine anderen, denn es ist all eins. Ein solches Ziel wirkt auf das Ego mit Recht gefährlich und wenig attraktiv. Deshalb sollten wir uns nicht wundern, wenn das Ego alle möglichen Versuche unternimmt, dieses Ziel der Einswerdung lieber gegen das Ziel eines großen, starken, weisen und erleuchteten Ego einzutauschen. Auf dem esoterischen wie auf dem religiösen Weg scheitern die meisten Wanderer daran, dass sie versuchen, mit ihrem Ich ins Ziel der Erlösung oder Erleuchtung einzulaufen. Nur sehr wenige legen sich überhaupt Rechenschaft darüber ab, dass ihr Ich, mit dem sie sich noch identifizieren, niemals erleuchtet oder erlöst werden kann. Das große Werk bedeutet immer Opfer des Ichs, immer Tod des Egos. Wir können nicht unser Ich erlösen. Wir können uns nur vom Ich lösen. Dann sind wir erlöst. Die meist an dieser Stelle auftauchende Angst, dann nicht mehr zu sein, bestätigt nur, wie sehr wir uns mit unserem Ich identifizieren und wie wenig wir von unserem Selbst wissen. Genau hier liegt aber die Lösungsmöglichkeit für unser Krebsproblem. Erst wenn wir lernen, langsam und schrittweise unsere Ich-Starre und unsere Abgrenzung in Frage zu stellen und uns zu öffnen, beginnen wir, uns als Teil des Ganzen zu erleben und damit auch Verantwortung für das Ganze zu übernehmen. Dann begreifen wir auch, dass das Wohl des Ganzen und unser Wohl das Gleiche sind, weil wir als Teil gleichzeitig auch eins sind mit allem. Pars pro toto. So enthält jede Zelle die gesamte genetische Information des Organismus. Sie müsste nur begreifen, dass sie tatsächlich das Ganze ist. Mikrokosmos ist gleich Makrokosmos, lehrt uns die hermetische Philosophie. Der Denkfehler liegt in der Unterscheidung zwischen Ich und Du. So entsteht die Illusion, man könne als Ich gerade dadurch besonders gut überleben, dass man das Du opfert und als Nährboden benutzt. In Wirklichkeit lässt sich aber das Schicksal von Ich und Du von Teil und Ganzem nicht trennen. Der Tod, den die Krebszelle dem Organismus einbrockt, wird auch zu ihrem eigenen Tod, so wie beispielsweise der Tod der Umwelt unseren eigenen Tod mit einschließt. Doch die Krebszelle glaubt an ein von ihr getrenntes Außen, wie die Menschen an ein Außen glauben. Dieser Glaube ist tödlich. Das Heilmittel heißt Liebe. Liebe macht heil, weil sie die Abgrenzung öffnet und das andere hereinlässt, um damit eins zu werden. Wer liebt, stellt sein Ich nicht an erste Stelle, sondern erlebt eine größere Ganzheit. Wer liebt, empfindet mit dem Geliebten genauso, als sei er es selbst. Das gilt nicht nur im menschlichen Bereich. Wer ein Tier liebt, kann es unmöglich unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt eines Nahrungsproduzenten betrachten. Hierbei ist keine sentimentale Pseudo-Liebe gemeint, sondern jener Bewusstseinszustand, der wirklich etwas von der Gemeinsamkeit alles Seienden spürt und nicht jenes häufige Verhalten, in dem man seine unbewussten Schuldgefühle über die eigenen verdrängten Aggressionen durch gute Werke oder übertriebene Tierliebe zu kompensieren versucht. Krebs zeigt nicht gelebte Liebe. Krebs ist pervertierte Liebe. Liebe überwindet alle Grenzen und Schranken. In der Liebe vereinigen sich und verschmelzen die Gegensätze. Liebe ist Einswerden mit allem. Sie dehnt sich auf alles aus und macht vor nichts Halt. Liebe fürchtet auch den Tod nicht, denn Liebe ist Leben. Wer diese Liebe im Bewusstsein nicht lebt, schwebt in Gefahr, dass seine Liebe in die Körperlichkeit sinkt und hier ihre Gesetze als Krebs zu verwirklichen sucht. Auch die Krebszelle überwindet alle Grenzen und Schranken. Der Krebs hebt die Individualität der Organe auf. Auch der Krebs dehnt sich auf alles aus und macht vor nichts Halt, Metastasierung. Auch die Krebszelle fürchtet den Tod nicht. Krebs ist Liebe auf der falschen Ebene. Vollkommenheit und Einswerdung lassen sich nur im Bewusstsein verwirklichen, nicht innerhalb der Materie, denn Materie ist der Schatten des Bewusstseins. Innerhalb der vergänglichen Welt der Formen kann der Mensch nicht das vollbringen, was einer unvergänglichen Ebene angehört. Trotz aller Anstrengungen der Weltverbesserer wird es niemals eine heile Welt geben, ohne Konflikte und Probleme, ohne Reibung und Auseinandersetzung. Niemals wird es den gesunden Menschen geben, ohne Krankheit und Tod. Niemals allumfassende Liebe, denn die Welt der Formen lebt von den Grenzen. Doch all die Ziele lassen sich verwirklichen, von jedem und jederzeit, wenn er die Formen durchschaut und in seinem Bewusstsein frei wird. In der polaren Welt führt Liebe zum Haften, in der Einheit zum Verströmen. Krebs ist das Symptom der missverstandenen Liebe. Krebs hat nur Respekt vor der wahren Liebe. Symbol der wahren Liebe ist das Herz. Das Herz ist das einzige Organ, das vom Krebs nicht befallen werden kann.